HR2 Kultur. Archivschätze. Heute hören Sie den zweiten Teil John F. Kennedy in Frankfurt. Am 25. Juni 1963 besuchte John F. Kennedy Frankfurt. Dieser Stopp war Teil seiner Deutschlandreise. Nachdem er Hanau besucht hatte, sich im Römer ins Goldene Buch eingetragen hatte, hielt er in der Paulskirche eine visionäre Rede. Er gab damit in diesem Jahr 1963 entscheidende Impulse für die transatlantische Bündnispolitik zwischen Europa und den USA. Er sprach über militärische Fragen, über eine echte europäische Beteiligung und über die Bedeutung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Im Publikum waren Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. Der Reporter an diesem 25. Juni 1963 war Elmar Gunsch. Paulskirche zu Frankfurt am Main. Meine Damen und Herren, gegenüber dem Jubel, der draußen auf dem Römerwerk herrschte, empfindet man in diesem hohen Rund der Paulskirche, die eigentlich ja keine Kirche mehr ist, die Spannung und die Erwartung der nahezu 1000 Anwesenden. 250 ausgewählte Abgeordnete des Deutschen Bundestages, die komplette hessische Landesregierung, über 20 Rektoren der Hochschulen, 6 Pour le Mérite-Träger, die vielen Repräsentanten des öffentlichen Lebens aus Industrie, Wirtschaft, Gewerkschaften, dann in Uniform die Vertreter der NATO-Einheiten und der Bundeswehr sowie hohe Würdenträger der Kirchen, dann die Stadtverordneten und die vielen in- und ausländischen Pressevertreter, daneben die Pressefotografen, die Fernsehteams, ein ganzer Turm ist aufgebaut für Kameras und Scheinwerfer. Die ersten Reihen der Mitte sind noch frei. Zwischen den hohen Fensterbögen, durch die das Licht, durch die die Sonne vom Westen her gedämpft in den Raum dringt, hängen die Fahnen der Länder der Bundesrepublik Deutschland. Die Empore hinter dem Rednerpult und das Rednerpult selbst sind in ein Meer von mohnroten Gladiolen getaucht. Links und rechts hinter dem Rednerpult die beiden Fahnen der Vereinigten Staaten und der Bundesrepublik Deutschland. Präsident John F. Kennedy befindet sich noch auf dem Weg vom Römer hierher. Am Eingang wird er von Dr. Gerstenmaier, dem Präsidenten des Deutschen Bundestages, der gleichzeitig heute hier der Gastgeber dieses Festaktes ist, begrüßt und erst dann hierher geleitet. In der Zwischenzeit, meine Damen und Herren, darf ich Ihnen über die Bedeutung der Paulskirche ein paar Worte sagen, über diesen historischen Boden, die Geburtsstätte der deutschen Demokratie. Über 300 Abgeordnete zogen am 18. Mai 1848 unter Glockengeläut und Kanonendonner durch das Portal in das ellipsenförmige Rund der Paulskirche ein. Ein Mailänder Abgeordneter rief unter dem Eindruck dieses Schauspiels aus: Ganz Europa scheint zu fühlen, dass der Schwerpunkt seiner Zukunft in der Paulskirche liegt. Das Nationalparlament wurde eröffnet und am nächsten Tage der erste Präsident Heinrich von Gagern gewählt. Es war eine einzigartige Demonstration des Willens zur Freiheit. 33 Jahre waren erst vergangen, seitdem Deutschland, seitdem Österreich, Russland und England in der Heiligen Allianz das Joch Napoleons abgeschüttelt hatten. Aber aus den Befreiungskriegen sind keine Freiheitskriege geworden. Nun endlich aber 1848, da erhob sich das deutsche Bewusstsein aus seinem Verhältnis zwischen Monarchen und Untertanen. Man war entschlossen, die Ketten der Fürstenmacht zu sprengen und die feudale Gesellschaftsordnung, die war ins Wanken geraten. Mit dem gleich starken Willen, mit dem man seinerzeit den Franzosenkaiser über die Grenzen jagte, wurde hier in der Paulskirche der Grundstein gelegt, den Polizeistaat Europa aufzulösen. Ja, es waren damals noch keine echten Volksvertreter, die auf den Bänken des Paulskirchensaals saßen. Auf der rechten Soldatengesichter, Aristokraten mit Stutzbärten, Priester, Gutsbesitzer und Beamte und links die geheimen Marxisten, denen Marx den Befehl gab, nie das Wort Kommunismus zu erwähnen, sondern immer nur von Demokraten zu sprechen. Trotzdem witterte der eiserne Kanzler Bismarck, er witterte hinter dem freien Geist der Paulskirche das Anrücken der Massen, des sogenannten vierten Standes. Und gegen Demokraten, so meinte er, Bismarck, helfen nur Soldaten. Hatte sich die Nationalversammlung schon im Oktober 1848 nicht einig werden können über das Verhältnis Österreichs zum Nationaldeutschen Reich, so war das Werk der Paulskirche nach der Wahl Friedrich Wilhelm IV. Von Preußen zum Kaiser der Deutschen endgültig gescheitert. Ja, am 5. April berief Österreich, dann am 14. Mai Preußen seine Abgeordneten zurück. Nach der letzten Sitzung am 30. Mai blieb das sogenannte demokratische Rumpfparlament zurück. Im Jahre 1878 sagte Viktor von Unruh, der Präsident der Preußischen Nationalversammlung, über das Scheitern der deutschen Freiheit: Wir alle waren im Jahre 1848 politische Dilettanten, um nicht zu sagen politische Kinder. Wir klebten am konstitutionellen Schematismus und glaubten, mit Verfassungsparagraphen allein lasse sich alles Wünschenswerte erreichen. Wir haben erst durch bittere Erfahrungen lernen müssen, dass es auf tatsächliche Umgestaltungen im Staate ankommt. Ja, ich werfe wieder einen Blick hinunter in die Paulskirche. Es hat sich noch nichts verändert. Immer noch sind die ersten Reihen frei. Das heißt also, dass der engste Kreis Kennedys noch nicht eingetroffen ist. Somit natürlich auch der Präsident selbst noch nicht. Die Spannung ist selbstverständlicherweise groß. Man dreht sich immer wieder um und schaut auf die Eingangstüre. Inzwischen sind die Scheinwerfer angegangen, die das Fernsehen hier aufgestellt hat. Der Saal ist erleuchtet, aber Präsident Kennedy erscheint noch nicht. Und so darf ich noch immer fortsetzen in der Schilderung der Vorgänge, die 1848 sich hier abspielten oder die damit im Zusammenhang stehen. Ja, vor allen Dingen, als Frankfurt dann ein halb Jahrtausend altes Baugut am 18. März 1944 durch Bomben in 20 Minuten zusammenstürzte oder in Flammen aufging, da wurde auch die Paulskirche nicht verschont. Gleich einem antiken Denkmal blieb das schweigende Rund der inneren Säulen erhalten. Das goldene Kreuz hing schräg vom Turm, als hätte eine überweltliche Hand das Zeichen durchgestrichen. Aber die Stadt Frankfurt hat sich als unverdrossen erwiesen. Sie war eine der ersten nach 1945, die mit dem Wiederaufbau begann. Und immer näher rückte dann der 18. Mai 1948, das Datum, an dem man des ersten Versuchs einer deutschen Demokratie gedenken wollte und zu welcher 100-Jahr-Feier das Gebäude nicht mehr stand, das einst die Nationalversammlung beherbergte. So machte den Oberbürgermeister Walter Kolb einen einzigartigen Versuch. Er rief Städte und Länder auf, zusammen die Paulskirche wieder aufzubauen. Mit den Steinen aus Frankfurts Trümmern, mit dem Stahl von der Ruhr und mit Holz aus dem Bayerischen Wald erstand die neue, im alten Stil wieder aufgebaute Paulskirche. Und am 18. Mai 1948 zogen wiederum die Spitzenvertreter des zusammengeschrumpften westlichen Deutschland in die Paulskirche ein. Diesmal vorbei an den Trümmern und Ruinen, die die nationalsozialistische Gewaltherrschaft uns als Erbe hinterließ. Und jetzt, glaube ich, scheint doch der Augenblick gekommen zu sein. Es erscheinen an jenem Eingang, an dem wir Präsident Kennedy erwarten, Amerikaner, Beamte des Sicherheitsdienstes, und ich nehme an, das bedeutet so viel, als dass die Vorhut im Anrollen ist. Die Herren werden auf ihre Plätze geleitet. Aber es bleibt bei diesen wenigen, die hier angekommen sind. Ich darf Ihnen sagen, dass es sich hier unten vor der Paulskirche, so laut Protokoll wenigstens, abgespielt haben muss, dass der Hausherr, Bundestagspräsident Dr. Gerstenmaier, seinen hohen Gast empfangen hat, begrüßt hat, ihn dann auf die Seite genommen hat, um das Gefolge von Präsident Kennedy in die Paulskirche einzulassen, und dass er dann gleich drauf hier erscheinen wird. Das alles scheint sich hier in den Wandelgängen unter uns abgespielt zu haben, währenddem wir hier nach wie vor mit viel Spannung auf das Erscheinen des Präsidenten warten. Ich wunderte mich vielmehr, wenn ich auf dem Fernsehschirm die Reise Präsident Kennedys verfolgen konnte, mit welchem Charme dieser Mann sich des anstrengenden Besuchsprogramms entledigt, wie er immer wieder für eine Geste, für ein an ihn gerichtetes Wort mit einem herzlichen Lachen antwortet oder dankt. Und es ist eigentlich erschreckend, wenn man sich einmal in einen solchen Mann hineindenkt, nie untertauchen können, nie frei zu sein für irgendwelche belanglosen Dinge, immer unter strengem Protokoll sich zu bewegen. Es ist ganz zweifellos trotz der vielen Ehren ein aufopferungsvoller Dienst an der oder für die Gemeinschaft. Es ist zwar schon sehr oft gesagt worden, ich muss es auch noch einmal wiederholen. Dieser amerikanische Präsident hat sich in den wenigen Tagen seines Aufenthaltes in der Bundesrepublik die Sympathien aller erworben. Die Situation ist immer noch unverändert. Die Scheinwerfer brennen nun schon eine ganze Weile und es erhitzt sich dadurch natürlich auch der Raum. Wir sitzen etwas erhöht. Ich sehe genau hinunter. Ich sehe auf der linken Seite die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, in der ersten Reihe die Fraktionsvorsitzenden. Ganz außen erkenne ich Professor Carlo Schmidt. Am Eckplatz der Mittelreihe hat inzwischen Ministerpräsident Kiesinger Platz genommen. Auf der rechten Seite vor allen Dingen Vertreter der Presse, und zwar der in- und ausländischen, die ja ein besonderes Interesse daran haben, die Worte, die Präsident Kennedy dann hier halten wird, festzuhalten, sie weiterzugeben, sie in die ganze Welt hinaus zu posaunen. Ja, ich beobachte mit wirklich fieberhafter Spannung diesen Eingang hier zu dem Saal und genauso die Anwesenden, die sich immer und immer wieder umdrehen. Und nun, glaube ich, ist es doch soweit. Ich will Sie nicht länger hinhalten. Zumindest kommt eine ziemlich große Vorhut, bestehend aus einigen elegant gekleideten Damen, gefolgt von Herren, die sich auf dem langen Gang herwärts bewegen, also wirklich auf diese leeren Plätze zusteuern. Das dürften auch Herrschaften sein, die den Präsidenten begleiten. Das Gespräch mit Dr. Gerstenmaier scheint sich immer noch hinzuziehen, zum Leidwesen von uns allen. Denn ich habe Ihnen schon so viel Historisches über diesen Raum hier, über diese Kirche gesagt, dass ich Sie damit wirklich nicht mehr langweilen möchte. Sie erwarten sich ja auch wirklich etwas ganz anderes. Sie erwarten sich die Festrede von Präsident Kennedy, die er angekündigt hat, auf die wir alle mit Spannung warten. Es wurde gesagt, das sei die einzige politische Erklärung, die er abgeben wird während seiner Reise durch die Bundesrepublik. Es tut sich Nur leider eben nichts. Und wir können auch nichts anderes tun, als zu warten. Es ist ein recht feierliches Bild. Ich schaue noch einmal hinunter. Ich muss mich etwas anstrengen, etwas erheben hinter meinen... Ich bin genau hinter den Blumen versteckt, also hinter der Rednertribüne. Und ich muss den Kopf etwas in die Höhe recken, um überhaupt hinunterzusehen. Ich sehe nur so zwischendurch eben diesen Eingang, durch den er nicht kommt und schon längst kommen sollte. Am Turm gegenüber, sind meiner Schätzung nach mindestens 20 Kameras, die alle noch nicht in Bewegung sind, die nur mit ihren schwarzen Augen herunterglotzen, direkt hier herüber, denn sie werden ja dann während der Rede des Präsidenten auf ihn gerichtet sein. Darüber noch eine Erhöhung dieses Turmes, darauf die Riesenscheinwerfer, desgleichen links und rechts in den Nischen, über den Eingängen und in den Fensternischen drin. Da sind ebenfalls Scheinwerfer, die den Saal ausleuchten, denn die Kameras wollen ja dann dem Publikum. Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Sie haben es wahrscheinlich gehört. Der Präsident wurde mit einem Gong angekündigt. Die Anwesenden haben sich alle erhoben und mit Applaus wird der Präsident empfangen. Er geht gemessenen Schrittes den roten Läufer entlang. Von mir aus gesehen rechts von ihm Dr. Gerstmeier, der ihn nun bittet, in der Mitte Platz zu nehmen. Links neben Präsident Kennedy, Ministerpräsident Kiesinger, dann der deutsche Vizekanzler Professor Dr. Erhardt, ganz links außen Ministerpräsident Dr. Zinn. Und nun erhebt sich Dr. Gerstenmeier, um seinen Gast noch einmal hier offiziell vom Rednerpult aus zu begrüßen. Herr Präsident, der Deutsche Bundestag heißt Sie herzlich willkommen. Es ist uns eine Ehre und Freude, den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika an dieser ehrwürdigen Stätte des deutschen Parlamentarismus zu begrüßen. Die Stadt Frankfurt und ihr Oberbürgermeister werden es mir nicht übel nehmen, wenn ich hinzufüge, dass wir sie freilich noch lieber willkommen heißen würden in der Mitte des Deutschen Reichstages zu Berlin. Sie sind in diesen Tagen in Deutschland Zeuge, Mittelpunkt und Ziel einer großen, ja, einer gewaltigen Äußerung des deutschen Volkes. Der Ton der Dankbarkeit, der Ihnen allenthalben entgegenklingt, kommt aus der Tiefe eines narbenbedeckten und geteilten Volkes. Es leidet unter der Last seiner Vergangenheit und Teilung mehr, als es zu sagen vermag. Und es ist sich der Gefahr unserer Zeit mehr bewusst, als sein Alltag erkennen lässt. Es ist aber auch dankbarer, als es zuweilen erscheint. Das deutsche Volk, Herr Präsident, ist von Grund seines Herzens dankbar dafür, dass ihm die Gnade der Verständigung und das Wunder der Versöhnung mit vielen Völkern und Menschen zuteil wurde. Deshalb haben wir Deutschen dem Staatspräsidenten Frankreichs einen spontan herzlichen Empfang bereitet und deshalb schlagen dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika hier die Herzen stürmisch entgegen. Die Entschlossenheit und Verlässlichkeit, mit der sich die Vereinigten Staaten von Amerika gerade hier in Deutschland für die Sache der Freiheit in der Welt engagiert haben, ist zwar nicht die Ursache, wohl aber die praktische Voraussetzung auch für die grundlegende Neuorientierung der deutschen Politik nach dem Zweiten Weltkrieg. Ihre Ursache ist die innere Wandlung der Deutschen, unsere Einsicht in tragische geschichtliche Zusammenhänge und unsere darauf stehende Absage an die Ideale und Methoden des alten souveränen Nationalstaates. Wir haben bewusst auf seine Wiederherstellung als einer unabhängigen Größe zwischen Ost und West verzichtet, zugunsten einer neuen, dauernden Gemeinschaft der Staaten Europas und der atlantischen Welt. Wir haben damit mehr getan, als aus der Not der Niederlage eine Tugend zu machen. Und wir sind auch dabei offen geblieben und bereit, für jeden vertretbaren Ausgleich mit unseren Nachbarvölkern im Osten. Sie wissen, Herr Präsident, dass die von uns getroffenen Entscheidungen und ihre Konsequenzen im Deutschen Bundestag und im deutschen Volk Jahre hindurch bitter umkämpft waren. Der Grund dafür war nicht reaktionäre Widerständigkeit. Sie gab es auch, aber sie spielt keine Rolle mehr in diesem Land. Nein, die Hemmung und der Widerstand gegen diese neue Orientierung der deutschen Politik nährten sich aus der Sorge um die 17 Millionen Deutsche hinter dem Eisernen Vorhang. Und diese Sorge ist unvermindert groß. Herr Präsident, Sie kennen diese Sorge und wir sind Ihnen dankbar dafür, dass Sie uns auch damit recht verstehen. Der Deutsche Bundestag steht heute geschlossen hinter der Bundesregierung, wenn sie mit Konsequenz und Entschiedenheit unser Bündnis mit der europäisch-atlantischen Gemeinschaft vertritt. Der Gemeinschaft, die unter ihrer Führung steht. Nach vielen Jahren harten Ringens kann unser Bundeskanzler das Steuer unseres Schiffes getrost in andere Hände legen. Und Sie können auch dann unserer Bündnistreue völlig sicher sein. Diese Treue beruht nicht nur auf dem Respekt vor rechtsverbindlichen Verträgen. Sie beruht auch nicht nur auf der nüchternen Einsicht in die Grenzen unserer eigenen Kraft und Möglichkeit in der weltpolitischen Situation der Gegenwart. Sie beruht vor allem auf einer letzten, wie ich glaube, äußersten Entschlossenheit der Deutschen in ihrer überwältigenden Mehrheit, heute und in aller Zukunft dort zu stehen, wo die Sache der Freiheit in der Welt verfochten wird und das Recht des Menschen, der von oben stammt. Darin sehen wir die einzige zureichende Konsequenz, die wir unserer geschichtlichen Erfahrung schuldig sind. Der Horizont, unter dem der Deutsche Bundestag als oberste Vertretung des deutschen Volkes auch in Zukunft zu entscheiden gedenkt, ist darum keineswegs nur der wohlverstandene Nutzen unseres eigenen Volkes, sondern auch die menschenwürdige Zukunft der Welt. Wir sind willens und bereit, dafür jederzeit ohne ungeziemenden Anspruch unseren gewissenhaften Beitrag zu leisten. Wir werden aber niemals willens und bereit sein, auf die Wiedervereinigung unseres Volkes und sein Selbstbestimmungsrecht im Rahmen der Charta der Vereinten Nationen dabei zu verzichten. Applaus Es ist weder Illusionismus noch Widerborstigkeit gegen den Verlauf der Geschichte, wenn wir darauf bestehen und wenn wir alles zu tun versuchen, was mit friedlichen Mitteln dafür getan werden kann. Denn wir sind einfach nicht frei. 17 Millionen Menschen im Herzen Deutschlands im Elend und in der Unterdrückung zu wissen, ohne uns für sie auch in der Weltpolitik beharrlich zu engagieren. Wir danken Ihnen, Herr Präsident, nicht nur morgen in Berlin dafür, sondern auch heute hier, dass Sie und Ihr Land uns auch dabei unschätzbare Hilfe leisten. Wenn Sie jetzt zu uns sprechen, so können Sie gewiss sein, dass das deutsche Volk Sie diesseits und jenseits des eisernen Vorhanges, der Deutschland und die Welt zerreißt, mit Dankbarkeit und Ehrerbietung hört. Wir schätzen gleichermaßen Ihr offenes, Ihr nüchternes und Ihr kritisches Wort. Wir sind sicher, dass Sie auch uns, die freien Partner Ihres großen Landes, verstehen, wenn wir uns Mühe geben, frei, offen und redlich zu sagen, was wir meinen. Das Fundament unserer Gemeinsamkeit ist so fest gegründet, dass es auch Meinungsverschiedenheiten in dem oder jenem tragen kann. Herr Präsident, Deutschland dankt Ihnen. Deutschland hört Sie. Das Wort hat der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Ein kurzes Händeschütteln und nun begibt sich raschen Schrittes der Präsident zum Rednerpult. Alle Anwesenden haben sich noch einmal als Zeichen der Ehrerbietung erhoben und Sie hören ja selbst den Begeisterungsapplaus der hier Anwesenden über 1000 Gäste. Dr. Gerstenmaier, Mr. President Kissinger, Chancellor Earhart, Minister President Zinn, Mayor Bockelman, ladies and gentlemen, I am most honored, Mr. President, to be able to speak in this city before this audience. Herr Ministerpräsident Kiesinger, Herr Vizekanzler Earhart, Herr Ministerpräsident Zinn, Herr Oberbürgermeister Bockelmann, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich schätze mich glücklich, Herr Bundestagspräsident, in dieser Stadt vor dieser Festversammlung sprechen zu dürfen. Denn in dieser Halle kann ich das Wort an jene richten, die in allen Bereichen eines demokratischen Staates führend und dienend tätig sind, Bürgermeister, Ministerpräsidenten und Kabinettsmitglieder, Beamte und interessierte Bürger. Als einer, der selbst die Befriedigung gesetzgeberischen Wirkens kennengelernt hat, freut es mich besonders, dass so viele Mitglieder Ihres Bundestages und Bundesrates anwesend sind. Denn die Lebenskraft Ihrer Legislative spielte eine wichtige Rolle bei der von Ihnen gegebenen Demonstration einer funktionsfähigen Demokratie, einer Demonstration, die weltweiten Einfluss ausübt. In Ihrer Mitte weilen überdies mehrere der Mitverfasser Ihres Grundgesetzes, die durch ihre eigene politische Arbeit den Zielen der Frankfurter Nationalversammlung neue und bleibende Gültigkeit zu geben vermochten. Vor 115 Jahren hat in diesem historischen Saal ein Parlament der erlauchtesten Geister Deutschlands getagt. Sein Ziel war ein geeinter deutscher Bundesstaat. Dieses Parlament bestand aus Dichtern und Professoren, aus Rechtsgelehrten und Philosophen, aus Ärzten und Geistlichen, die in allen Teilen des Landes frei gewählt worden waren. Und keine Nation spendete seiner Arbeit wärmeren Beifall als meine eigene. Keine parlamentarische Versammlung hat jemals größere Anstrengungen unternommen, etwas Vollkommenes ins Werk zu setzen. Und obwohl ihre Bemühungen letzten Endes scheiterten, kann kein anderes Gebäude in Deutschland begründeteren Anspruch auf den Ehrentitel der Wiege der deutschen Demokratie erheben. In meiner eigenen Heimatstadt Boston, in Faneuil Hall, in der einst die Urheber unserer Revolution zusammenkamen, seit langem als Wiege der amerikanischen Freiheit bekannt. Als jedoch im Jahre 1852 der ungarische Patriot Kossuth dort eine Ansprache hielt, übte er an dieser Bezeichnung Kritik. Das ist, wie er sagte, ein schöner, ein großer Name, obgleich daran etwas auszusetzen ist, was mein Herz betrübt. Man sollte nicht von der amerikanischen Freiheit sprechen, man sollte vielmehr von der Freiheit in Amerika, der Freiheit Amerika sprechen. Die Freiheit darf weder amerikanisch noch europäisch sein, sondern sie muss schlicht und einfach die Freiheit sein. Kossuth hatte recht. Denn solange die Freiheit nicht in allen Ländern blüht, kann sie in einem Einzelnen nicht gedeihen. Aus dem Saale, von dem sie ihren Ausgang nahm, muss sie zu vielen anderen weitergetragen werden. So ist die Saat der amerikanischen Revolution von 1776 schon vorher aus Europa herübergebracht worden und hat später in aller Welt Wurzeln geschlagen. Und auch die deutsche Revolution von 1848 strahlte Ideen und Idealisten nach Amerika und anderen Ländern aus. Heute, im Jahre 1963, haben Demokratie und Freiheit weitere internationale Verbreitung gewonnen als je zuvor. Und der Geist der Frankfurter Nationalversammlung muss genau wie der Geist von Faneuil Hall in vielen Herzen und Nationen lebendig sein, wenn er überhaupt lebendig bleiben soll. Denn wir leben in einem Zeitalter wechselseitiger Abhängigkeit, als auch in einem solchen der Unabhängigkeit, im Zeitalter des Internationalismus, nicht mehr des Nationalismus. Im Jahre 1848 verhielten sich viele Länder gleichgültig gegenüber den Zielen der Frankfurter Nationalversammlung. Das war ihrer Meinung nach ein deutsches Problem. Heute gibt es keine ausschließlich deutschen Probleme oder amerikanischen Probleme oder europäischen Probleme mehr. Wir haben es mit Weltproblemen zu tun und unsere beiden Länder und Kontinente sind hinsichtlich der Aufgaben des Friedens wie des Krieges unauflöslich miteinander verbunden. Wir sind Partner bei der Sicherung des Friedens, nicht in einem engen, zweiseitigen Verhältnis, sondern im Rahmen der Atlantischen Partnerschaft. Heute trennt uns der Atlantik weniger als früher das Mittelmeer die antike Welt der Griechen und der Römer getrennt hat. Wir besitzen eine alte und sie eine junge Verfassung. Wir haben eine junge und sie haben eine alte Kultur. Aber was unsere Hingabe an die Sache der Freiheit betrifft, so können und müssen wir alle ein und dieselbe Sprache und mit einer Stimme sprechen. Unsere Rollen sind verschieden, doch ergänzen sie einander. Und unsere Ziele sind die gleichen. Frieden und Freiheit für alle Menschen. Für alle Zeiten, in einer Welt des Überflusses und in einer Welt der Gerechtigkeit. Aus diesem Grunde arbeiten unsere Nationen zusammen, um die NATO zu festigen, um den Handel auszuweiten, um den Entwicklungsländern zu helfen, um eine gemeinsame währungspolitische Linie zu finden und um in die atlantische Gemeinschaft aufzubauen. Ich möchte das Wunder der wirtschaftlichen Leistungen Deutschlands nicht verkleinern, aber das wahre deutsche Wunder war ihre Abkehr von der Vergangenheit und ihre Hinwendung zur Zukunft, war ihre Aussöhnung mit Frankreich, ihre Mitwirkung an der Schaffung Europas, ihre führende Rolle in der NATO und ihre wachsende Unterstützung konstruktiver Vorhaben in allen Teilen der Welt. Ihr Wirtschaftsgefüge, ihre Verfassungsgarantien, ihr Vertrauen in die Autorität ziviler Instanzen. Das alles steht im Einklang mit den Idealen älterer Demokratien und sie bilden einen festen Pfeiler der demokratischen europäischen Völkergemeinschaft. Doch wie Goethe in seinem größten Werk gesagt, sollte Faust die Freiheit seiner Seele verspielt haben, sobald er zum flüchtigen Augenblick sagte, verweile doch, du bist so schön. So ist auch unsere Freiheit in Gefahr, wenn wir beim flüchtigen Augenblick verweilen, wenn wir uns auf unseren Leistungen ausruhen, wenn wir das Tempo des Fortschrittes bremsen. Denn die Zeit und die Welt stehen nicht still. Der Wandel ist das Gesetz des Lebens. Und wer nur auf die Vergangenheit blickt, verpasst mit Sicherheit die Zukunft. The future of the West lies in Atlantic partnership, a system. Die Zukunft des Westens beruht auf der atlantischen Partnerschaft. A system of cooperation. Einem System der Zusammenarbeit, der wechselseitigen Abhängigkeit und der Übereinstimmung zwischen Völkern, die ihre Lasten gemeinsam tragen und ihre Chancen in aller Welt gemeinsam nutzen können. Mancher mag sagen, das sei lediglich ein Traum, doch ich bin anderer Meinung. Eine ganze Kette großer Leistungen, der Marshallplan, die NATO, der Schumannplan, der gemeinsame Markt, drängt uns auf dem Weg zu größerer Einheit immer weiter voran. Wir müssen mit Schwierigkeiten und Hindernissen rechnen. Es werden sich Zweifel und Enttäuschung einstellen. Es werden methodische Meinungsverschiedenheiten auftreten. Aber wir haben den Willen und auch die Mittel, drei eng miteinander verbundenen Zielen zu dienen. Dem Erbe unserer Länder, der Einheit unserer Kontinente und der Interdependenz der Bündnispartner des Westens. Manche behaupten, die Vereinigten Staaten würden weder an diesen Zielsetzungen festhalten, noch ihre Verpflichtungen einlösen. Wir würden vielmehr zu einem beschränkten Nationalismus zurückkehren. Aber solche Zweifel verflüchtigen sich angesichts der geschichtlichen Tatsachen. Seit 18 Jahren haben die Vereinigten Staaten in aller Welt für die Freiheit Wache gehalten. Die Festigkeit des amerikanischen Willens und der wirksame Einsatz amerikanischer Stärke zur Unterstützung freier Menschen und freier Regierungen sind in Asien, in Afrika, in der amerikanischen Hemisphäre und vor allem auch hier in Europa unter Beweis gestellt worden. Wir haben zu über 40 Verbündeten Beziehungen auf der Grundlage gegenseitigen Vertrauens und wechselseitiger Verpflichtungen hergestellt und in Ehren aufrechterhalten. Und wir sind stolz auf diesen Sachverhalt, der alle Zweifel mehr als ausreichend beantwortet. Aber außerdem wird diese nachweisliche Erfüllung unserer Verpflichtungen gegenüber der gemeinsamen Freiheit und Sicherheit nach wie vor durch eine wichtige, grundlegende Tatsache verbürgt. Sie wurzelt nämlich tief im eigenen amerikanischen Interesse. Unsere Verpflichtung gegenüber Europa ist unerlässlich, in unserem eigenen wie in ihrem Interesse. Wir wollen nicht versuchen, die beschlussfassenden europäischen Gremien zu beherrschen oder unter Druck zu setzen. Wäre dies unser Ziel, so würden wir ein gespaltenes und schwaches Europa bevorzugen, das den Vereinigten Staaten die Möglichkeit böte, mit den Einzelteilen getrennt zu verhandeln. Stattdessen setzen wir unsere Hoffnung auf ein einiges und starkes Europa, das eine gemeinsame Sprache spricht, mit einem gemeinsamen Willen handelt, auf eine Weltmacht, die imstande ist, eine Weltmacht, die imstande ist, die Weltprobleme als vollgültiger und gleichberechtigter Partner mitzulösen. Das liegt in unser aller Interesse, denn ein Krieg in Europa zerstört, wie wir in 40 Jahren zweimal erfahren haben, auch den Frieden in Amerika. Eine Bedrohung der Freiheit Europas ist eine Bedrohung der Freiheit Amerikas. Deshalb kann keine Regierung in Washington eine solche Drohung unbeantwortet lassen. Das ist nicht nur eine Frage des guten Willens, sondern eine Notwendigkeit. Und deshalb hoffen wir auch auf ein vereintes Europa im Rahmen einer atlantischen Partnerschaft als Gesamtheit interdependenter Teile, die an Lasten und Entscheidungen gleichermaßen beteiligt und sowohl durch die Aufgaben der Verteidigung als auch durch die Werke des Friedens miteinander verknüpft sind. Diese Vorstellung ist keine Fantasie. Sie wird Wirklichkeit werden durch konkrete Maßnahmen zur Lösung der Probleme, vor die wir uns alle gestellt sehen, im militärischen, im wirtschaftlichen und im politischen Bereich. Partnerschaft ist kein Zustand, sondern ein Prozess, ein fortlaufender Prozess, der sich von Jahr zu Jahr umso stärker auswirkt, je mehr wir uns den gemeinsamen Aufgaben widmen. Die erste Aufgabe der Atlantischen Gemeinschaft bestand in der Sicherung der gemeinsamen Verteidigung. Diese Verteidigung ist nach wie vor unteilbar. Amerika setzt seine Städte aufs Spiel, um ihre Städte zu verteidigen, weil wir ihre Freiheit bedürfen, um unsere Freiheit schützen zu können. Hunderttausende unserer Soldaten dienen gemeinsam mit den ihrigen auf diesem Kontinent als konkretes Unterpfand jener Verpflichtung. Wer diese unsere Verpflichtung in Zweifel zieht oder ihre Unteilbarkeit leugnet, wer einen Keil zwischen Europa und Amerika treiben oder die Verbündeten einander entfremden möchte, der unterstützt und stärkt damit nur jene Leute, die sich selbst als unsere Gegner betrachten und denen jede Zersplitterung des Westens willkommen ist. Das Ziel unserer gemeinsamen militärischen Anstrengung ist nicht der Krieg, sondern der Friede, nicht die Vernichtung von Nationen, sondern die Sicherung der Freiheit. Die Bundesrepublik steuert zu diesem Zweck mehr Streitkräfte bei als irgendeine andere westeuropäische Nation. Ihr Land steht in der ersten Verteidigungslinie und Ihre Divisionen sind Schulter an Schulter mit den unsrigen, eine Quelle der Stärke für uns alle. Diese konventionell bewaffneten Streitkräfte sind von entscheidender Bedeutung. Und dahinter stehen Tausende der modernsten Waffen hier auf europäischem Boden, sowie weitere Tausende nur Minuten entfernt rund um die Welt in Bereitschaft. Zusammen haben unsere Länder für die Vorwärtsverteidigung des freien Europas ein Abschreckungspotenzial entwickelt, das die gegenwärtige oder voraussichtliche Stärke jedes Gegners bei weitem übertrifft. Dennoch, es liegt in der Natur der Sache, dass Amerikas nukleare Position innerhalb des Bündnisses Fragen aufgeworfen hat. Ich glaube, wir müssen uns mit diesen Fragen auseinandersetzen, nicht indem wir die Uhr auf die Zeit der separaten nationalen Abschreckung zurückdrehen, sondern indem wir eine noch einheitlichere atlantische Abschreckungsmacht mit echter europäischer Beteiligung schaffen. Wie sich dies am besten bewerkstelligen lässt, und es ist nicht leicht. Es ist manchmal schwieriger, das Atom politisch zu behandeln als physikalisch. Aber wie sich das am besten bewerkstelligen lässt, wird gegenwärtig mit jenen erörtert, die an diesem Vorhaben teilzunehmen wünschen. Der zur Diskussion stehende Vorschlag zielt auf eine neue atlantische Streitmacht ab. Eine solche Streitmacht würde Stärke statt Schwäche und Zusammenhalt statt Spaltung hervorbringen. Sie würde allen Mitgliedern und nicht einem einzigen gehören, wenn alle auf der Basis der Gleichberechtigung beteiligt sind. Und je weiter Europa auf dem Wege zur Einheit voranschreitet, desto größer wird und muss demgemäß seine Rolle und Verantwortung hier und anderswo werden. Vorläufig gibt es noch viel zu tun. Auf den Gebieten der Strategie, der Ausbildung und der Planung müssen wir noch enger zusammenarbeiten. Europäische NATO-Offiziere werden dem Hauptquartier des strategischen Luftkommandos in Omaha, Nebraska, zugeteilt. Moderne Waffen werden in Westeuropa bereitgestellt. Und Amerikas strategische Abschreckungsmacht, die stärkste der Geschichte, wird weiterhin im Dienste des gesamten Bündnisses stehen. Zweitens ist unsere Partnerschaft nicht nur militärischer Art, die wirtschaftliche Einheit, und zwar nicht nur zwischen den Nationen Europas, sondern auch über den Atlantik hinweg, ist eine ebenso gebieterische Notwendigkeit. Tatsächlich ist eine wirtschaftliche Zusammenarbeit innerhalb der gesamten freien Welt vonnöten. Indem wir den Entwicklungsländern in Afrika, Asien und Lateinamerika unsere Märkte öffnen, ihnen unser Kapital und unsere Erfahrungen zur Verfügung stellen und die Rohstoffpreise stabilisieren, können wir die Schaffung eines Klimas fördern, das die Freiheit und das Wirtschaftswachstum begünstigt. Dies ist eine atlantische Aufgabe, denn die atlantischen Nationen selbst trugen dazu bei, diese Völker zu erwecken. Unsere Kaufleute begannen auf der Suche nach Mineralstoff, nach Öl, nach Kautschuk und Kaffee, ihren Boden und gleichzeitig ihre Gesellschaftsform umzupflügen. Jetzt müssen wir ihnen dabei helfen, vollgültige Mitglieder der Gesellschaft des 20. Jahrhunderts zu werden und die Kluft zwischen Arm und Reich zu überbrücken. Eine andere große wirtschaftspolitische Aufgabe stellt uns die bevorstehende Verhandlungsrunde der Handelsgespräche. Diese Beratungen stellen sehr viel mehr dar als nur technische Diskussionen über Zoll- und Handelsfragen. Sie bieten die Möglichkeit zur Schaffung einer gemeinsamen Industrie- und Agrarpolitik über den Atlantik hinweg. Sie bieten ferner eine Gelegenheit, neuen Bedarf zu wecken, um dem wirtschaftlichen Wachstum neuen Auftrieb zu geben und mehr Arbeitsplätze und größeren Wohlstand für unsere wachsende Bevölkerung zu schaffen. Sie geben uns auch Gelegenheit, die Handelswünsche und Erwartungen der anderen freien Völker, einschließlich Japans, kennenzulernen. Kurzum, diese Verhandlungen sind ein Prüfstein für unsere Einigkeit. Wenngleich jedes Land selbstverständlich seine eigenen Interessen im Auge hat, muss es doch seinen Blick auch auf die gemeinsamen Interessen richten, auf die Notwendigkeit, die Märkte auf beiden Seiten des Atlantiks auszuweiten, auf die Notwendigkeit, das Gefälle zwischen hoch- und minder entwickelten Ländern zu verringern und auf die Notwendigkeit, die atlantischen Volkswirtschaften auf ein höheres Produktionsniveau zu bringen, statt sie durch höhere Schutzwälle zu ersticken. Wir dürfen nicht in die 30er Jahre zurückfallen, als wir gegenseitig die eigene Stagnation exportierten. Wir dürfen nicht zurückkehren zu der überholten Auffassung, dass der Handel einige Nationen auf Kosten der anderen begünstige. Niemand soll glauben, dass die Vereinigten Staaten, deren Wirtschaft nur zum kleinen Teil vom Außenhandel und zu einem noch geringeren Teil vom Handel mit Westeuropa abhängt, eine Ausweitung des Handels anstreben, um den europäischen Kontinent mit amerikanischen Waren zu überschwemmen. Die Ausweitung des Handels wird uns allen zugutekommen. Die Erfahrungen des gemeinsamen Marktes verheißen, ähnlich wie die des deutschen Zollvereines, allen Partnerstaaten solcher Handelsabmachungen eine erhöhte wirtschaftliche Aktivität und Prosperität, ohne dass sich einzelne Mitglieder auf Kosten anderer bereichern. In meiner Heimat, an der Cape Cod-Küste, sagt man, die steigende Flut macht alle Boote flott. Und eine Partnerschaft dient laut Begriffsbestimmung beiden Parteien. Ohne Beherrschung, ohne Übervorteilung. Wir waren Partner in der Not. So lassen Sie uns nun auch Partner in der Prosperität sein. Über der Wirtschaftsentwicklung und Handelsausweitung steht die Finanzpolitik. Auch hier laufen unsere Interessen wieder zusammen. Tatsächlich gibt es keinen Bereich, in dem die umfassenderen Interessen aller Beteiligten, die engeren Einzelinteressen eindeutiger überwiegen. Wir als Sachwalter der Freiheit haben seit einer Generation nach diesem Prinzip gehandelt. Jetzt, nachdem andere Länder, einschließlich der Bundesrepublik Deutschland, von neuem erstarkt sind, ist auch hier die Zeit für weitere gemeinsame Anstrengungen gekommen. Die großen freien Nationen der Erden müssen ihre Währungsprobleme bewältigen, damit sie nicht selbst von ihnen überwältigt werden. Drittens und letztens beruht die atlantische Partnerschaft auf einer gemeinsamen politischen Zielsetzung. Gegen die Gefahren der Spaltung und Erschlaffung ist mit schwachen Kräften nichts auszurichten. Die Geschichte lehrt, dass Uneinigkeit und Ermüdung die großen inneren Gefahren sind, die einem Bündnis drohen. Thukydides berichtet, die Peloponnesier und ihre Verbündeten seien mächtig in der Schlacht gewesen, doch gehemmt durch eine politische Führung, in der, ich zitiere, jeder seine eigenen Absichten verfolgt, was im Allgemeinen dazu führt, dass jede Aktion unterbleibt. Sie verwenden mehr Zeit auf die Besorgung ihrer eigenen Geschäfte als auf die Sorge für das Gemeinwohl. Jeder glaubt, dass aus seinen eigenen Versäumnissen kein Schaden erwachse und dass es die Aufgabe anderer sei, dies oder jenes zu tun. Und da somit jeder für sich die gleiche Illusion hegt, gerät die gemeinsame Sache unmerklich immer mehr in Verfall. Soll unsere große Allianz etwa das gleiche Schicksal erleiden? Wird sie, die im Augenblick höchster Gefahr geschmiedet wurde, in Selbstgefälligkeit zerfallen, weil jedes Mitglied seine eigenen Ziele zum Nachteil der gemeinsamen Sache verfolgt? Das darf nicht geschehen. Die alten Gefahren sind keineswegs ein für allemal gebannt. Und jede Spaltung in unseren Reihen könnte sie mit doppelter Macht wieder auf den Plan rufen. Unsere Verteidigung ist jetzt stark, doch sie muss noch stärker werden. Unsere wirtschaftlichen Aufgaben sind jetzt klar, doch müssen wir ihre Erfüllung weiter vorantreiben. Das größte Erfordernis aber auch unsere schlimmste Unterlassung, ist der Fortschritt zu wahrer politischer Gemeinschaft. Denn wir leben in einer Welt, in der wir uns in erster Linie auf unsere eigene vereinte Stärke verlassen müssen. Wie ich schon gesagt habe und hier erneut betonen möchte, wir arbeiten auf den Tag hin, da es einen wirklichen Frieden zwischen uns und den Kommunisten geben kann. Und wir werden in diesem Bemühen nicht nachlassen, aber dieser Tag ist noch nicht angebrochen. Wir haben in den Vereinigten Staaten und in Kanada 200 Millionen Menschen. Und hier auf der europäischen Seite des Atlantischen Bündnisses kommen noch nahezu 300 Millionen hinzu. Die Stärke und Einigkeit dieser halben Milliarde Menschen sind jetzt und in Zukunft der Anker jeglicher Freiheit für alle Nationen. Wir wollen uns immer wieder zu diesem gemeinsamen Ziel bekennen. Aber lassen wir den Worten Taten folgen, indem wir unsere Bemühungen um noch mehr Einigkeit zwischen uns verstärken und neue Verbindungen und Institutionen schaffen, die auf den bereits vorhandenen aufbauen. Durch schöne Worte lässt sich keine Allianz errichten oder aufrechterhalten, nur durch konkrete Taten. Die große, konstruktive Aufgabe der Gegenwart liegt hier auf diesem Kontinent, wo Bemühungen um die Schaffung eines geeinten Europas im Gange sind. Es ist nicht Sache der Amerikaner, den Europäern vorzuschreiben, wie diese Bemühungen voranzutreiben sind. Ebenso wenig glaube ich, dass es nur einen einzigen richtigen Kurs oder nur eine alleingültige Form dafür gibt. Die Europäer selbst sind es, die Europa bauen. Doch der Zusammenschluss Europas wird, wenn Europäer ihn vollziehen, auch weiterhin die entschlossene Unterstützung der Vereinigten Staaten finden und für immer die Bruderkriege beenden, die wiederholt die Welt verwüstet haben. Denn dieser Zusammenschluss ist ein notwendiger Schritt für die Stärkung der Gemeinschaft der Freiheit. Er würde unser Bündnis zu ihrer Verteidigung stärken und er läge sowohl in unserem wie auch in ihrem nationalen Interesse. Nur ein in sich gefestigtes Europa kann uns alle vor der Zersplitterung des Bündnisses bewahren. Nur ein solches Europa ermöglicht eine echte Gegenseitigkeit in allem Tun und Trachten über den Ozean, über den Atlantischen Ozean hinweg, angesichts unseres wahrhaft atlantischen Arbeitsprogrammes. Nur mit einem solchen Europa ist ein uneingeschränktes Geben und Nehmen zwischen Gleichberechtigten möglich und eine gleichmäßige Verteilung der Verantwortung wie auch der Opfer. Ich möchte, damit keine Missverständnisse aufkommen, noch einmal wiederholen. Die Wahl der Wege zur Einheit Europas muss von den Europäern getroffen werden. Wenn sie aber unbeeindruckt durch Schwierigkeiten oder Verzögerungen dieses große Werk fortsetzen, so sollen sie wissen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika in dieser neuen Größe Europas keinen Anlass zur Furcht, sondern einen Quell der Stärke sehen. Sie hörten die Rede von John F. Kennedy am 25. Juni 1963 in der Frankfurter Paulskirche. Das Geschehen am Anfang und die spannende Erwartung auf das Eintreffen des Präsidenten reportierte Elmar Gunsch. Das war unser Archivschatz heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.